cu toși. Enjoy. This is Enjoy. Residence in the Mix mit alle Farben. Alle DJ-Sets bekommt ihr jederzeit in der Enjoy-App. für noch mehr DJ-Sets. Die Enjoy Residence in the Mix. Jetzt mit Alle Farben. Can you feel me? Feel me? I'm tired of being caught up in a one-night stand. If you're looking for devotion, you've got to show me love. Oh, I need you to show me. You've got to show me. Get the fuck up. We're going to high. Let's go. Dream last night in Ibiza, right across from Ushuaia. There was a fucking DJ in the bathroom. It's 9 p.m. on a fucking Friday. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck, get the fuck. It's 9 p.m. on a fucking Friday. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to high. Let's go. Let's go. The fuck? Let's go. To high. Let's go. In the Mix, euer Party-Warm-Up mit den Enjoy Residents. Im Radio und jederzeit in der Enjoy-App. We'll be right back. kalt, aber plötzlich ist es Sommer. Und jeder Zukunft hält nicht, was sie verspricht. Und fragt ja unergründlich. Ich bin nur in meinem Kosmos hängen. In sich aus und entfernt. Ich möchte nicht. Detroit, I love Detroit.

Verkehrsservice mit einer dringenden Meldung. A1 Fehmarn-Lübeck zwischen Kremersdorf und Jahnshof kommt ein Falschfahrer entgegen. Achtung. Pretty place, I see your smiling face. Woke up and now I think I'm dreaming. My friends, so sweet and innocent. The story never ends. Woke up and now I think I'm dreaming. Sunny days, it's such a pretty place. I see your smiling face. Woke up and now I think I'm dreaming. All my friends, so sweet and innocent. The story never ends. Woke up and now I think I'm dreaming. Jetzt im Radio und jederzeit in der Enjoy-App. Die Enjoy Residence. Alle Farben in the Mix. distance in my heart. Oh, I'm so sick and tired of all the ache. I make the same mistakes, but it's so worth the wait. Yeah, you got me. Für noch mehr DJ-Sets. Die Enjoy Residence in the Mix. Jetzt mit Alle Farben. Ey, brauchen wir hier eigentlich noch ein Vocal? Was zum Mitsingen oder eher so melancholisches Geschwafel? So was, was die Leute so richtig abholt. Irgendwas, mit dem alle auf dem Dancefloor relaten können. So was zum Kuscheln vielleicht. Willst du das machen oder sollen wir meine Stimme einfach runterpitchen? Aber eigentlich ist auch egal. Alle hier warten eh nur auf den Drop. Drop, Drop, Drop. Alle hier warten eh nur auf den Drop. I'm on my way, I'm on my way. 260 kilometers as I will come and stay. I'm on my way, working on it every day. I'm on my way, I'm on my way. This one is now AC. Pressurization complete. Enjoy vom NDR. Euer Tag, eure Infos. Um 21 Uhr mit